Eine Stadt in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht München. Die Kriegswunden beginnen gerade zu vernarben. Der Wiederaufbau trägt erste Früchte. An einem einzigen Tag, vielleicht ist es der 20. Februar 1951, kreuzen sich verschiedene Lebenswege. Da ist Philipp, der verstummte und melancholische Schriftsteller. Ein Streit mit Emilia hat ihn auf die Straße getrieben. Emilia ist eine Gefallene, die sich dem Alkohol hingibt und ihr Familienerbe zum Pfandleiher trägt. Am Hauptbahnhof kommt Odysseus Cotton an. Er ist amerikanischer Soldat und auf der Suche nach Ablenkung in der Stadt. Der alte Gepäckträger Josef bietet ihm seine Dienste an. Der schwarze Soldat und er ziehen fortan gemeinsam durch die Straßen der Stadt. Auch Washington Price ist Soldat, auch er ist schwarz. Seine Freundin Carla, eine Deutsche, erwartet ein Kind von ihm. Doch Carla fürchtet die Zukunft. Ihre Mutter, Frau Behrendt, hat sie längst wegen Washington verstoßen. Frau Behrendt trauert dem Glanz des untergegangenen Reichs nach. Auf dem Flughafen landet der weiße Amerikaner Richard Kirsch. Er will seine entfernte Verwandte Frau Behrendt besuchen. Sein Vater hat sie seit Kriegsende mit Care-Paketen unterstützt. Die Wege der Erwachsenen kreuzen die Wege ihrer Kinder. Heinz ist das Kind von Carla und einem in Stalingrad gefallenen Wehrmachtssoldaten. Aber Heinz mag Carlas neuen Freund nicht. Und er begegnet Ezra, einem Jungen mit jüdischen Wurzeln. Der Verkauf eines kleinen Hundes ist der Anlass. Henriette, Ezras Mutter, ist nicht mit nach Deutschland gekommen. Zu frisch sind noch die Wunden der Nazi-Verfolgung. So sind Ezra und sein Vater Christopher allein gefahren. Ein berühmter Dichter ist ebenfalls zu Besuch in der Stadt, Mr. Edwin. Er will einen Vortrag halten, doch hat er den nach humanistischem Geist hungrigen Deutschen eigentlich nichts zu sagen. Philipp soll einen Artikel über ihn schreiben. Bei dem Versuch, Mr. Edwin zu interviewen, begegnet er Kay, einer jungen Lehrerin aus Massachusetts. Tauben im Gras. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Musik Günter Lenz. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Teil 2. Nichtstuend, schwätzend, träumend saßen die Frauen im Domcafé. Sie verfraßen ihre Staatspensionen, ihre geglückten Auszahlungen bei Todesfall, ihre Scheidungsrenten und Trennungsgelder. Kleine, flache, gefällige Träume in einem ewigen Halbschlummer, einem Schlummer des Glücks träumend. Fesche Endvierzigerinnen sucht Herren in gesicherter Position. Auch Frau Behrendt liebte die Städte, den bevorzugten Versammlungsort gleichgeselter Genossinnenschaft, wo man bei Kaffee und Sahne sich wohlig der Erinnerung an Ehefreuden, wohlig dem Schmerz des Verlassenseins, wohlig der Bitternis der Enttäuschung hingeben konnte. Frau Behrendt sah die Tochter mit Furcht und Unbehagen in diesen gemächlichen Hafen des Lebens, in die still plätschernde Bucht, in das Gehege der freundlich Versorgten treten. Eine Verlorene. Carla lebt mit einem Neger. Ich in einer Mansarde mit den vergilbenden Noten der Platzkonzerte. Der Musikmeister spielt an ein Flitscherl weggeworfen, den Noten auf. Als sie Carla gesehen hatte, blickte Frau Behrendt beunruhigt in die Runde. Wer weiß, vielleicht erscheint auch noch ihr Neger. Die Damen im Café sehen die Schande. Aber noch mehr fürchtete Frau Behrendt Gespräche mit Carla. Carla suchte in dem Café, das sie als Nachmittagssitz der Mutter kannte, nach ihr, in dem Gefühl, sie sehen zu müssen, bevor sie in die Klinik ging, um sich die unerwünschte Frucht der Liebe abtreiben zu lassen. Carla sah die Mutter. Fischgesichtig, flunderhäuptig, kalt, fischig, abweisend. Ihre Hand mischt mit dem kleinen Löffel Kaffee und Rahm und ist wie die Flosse eines Fisches. die ein wenig zitternde Flosse eines bedauernswerten Fisches in einem Zimmeraquarium. So sah es Carla, als sie Frau Behrens Platz im Café erreichte. Ich weiß alles. Ich weiß, was du mir sagen willst. Du bist reingefallen. Du willst was Schlechtes tun. Du willst Rat, wo ich nicht raten kann. Tu nur das Schlechte. Lauf zum Arzt. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das Schlechte zu tun. Ich will dich hier nicht mit dem Negerkind. Es ist gar nicht so schlimm. Die Zeitungen haben übertrieben. Hier jedenfalls scheint der Krieg nicht so schlimm getobt zu haben. Und gerade von dieser Stadt haben die Berichterstatter geschrieben, dass die Kriegsfurie sie besonders heimgesucht habe. Richard, der im Autobus des Flughafens in die Stadt fuhr, enttäuschte das sich ihm bietende Bild der Zerstörungen. Richard hatte ungeheure Verwüstungen zu sehen erwartet. Mit Trümmern verschüttete Straßen. Bilder, die er als Knabe neugierig betrachtet und über die sein Vater geweint hatte. Er verließ den Bus und suchte die Straße, in der Frau Behrendt wohnte. Washington rannte. Er rannte um das Spielfeld. Er keuchte. Er war in Schweiß gebadet. Ich werde immer weiterlaufen. Ich werde immer weiter und immer schneller um das Spielfeld laufen. Das Stadion sah mit seinen Tribünen wie eine riesige, gerippte Muschel aus. Es war, als ob die Muschel sich schließen, als ob sie ihm für immer den Himmel nehmen, als ob sie sich zusammenpressen und ihn erdrücken wolle. Washington rang nach Atem. Der Lauf macht frei. Der Lauf führt ins Leben. Den nächsten schafft er nicht. Die Jungens hatten die Karten für das Stadion vom amerikanisch-deutschen Jugendclub bekommen. Sie hatten den kleinen herrenlosen Hund an seinem Bindfaden mit auf die Tribüne genommen. Wenn er den nächsten Lauf verliert, werden sie ihn fressen. Und tatsächlich, Washington verlor den Lauf. Auf allen Tribünen wurde gejohlt und gepfiffen. Jetzt haben sie ihn. Jetzt machen sie ihn fertig. Heinz sträubte sich dagegen, dass sie Washington verjohlten und ihn fertig machten. Aber auch er johlte und pfiff. Er heulte mit den Wölfen. Der Nigger kann nicht mehr. Der Nigger meiner Mutter kann nicht mehr. Ezra hatte weder für die eine noch für die andere Mannschaft irgendwelche Sympathien. Er kniff seine kleine Stirn zusammen. Selbst die Kappe seines kurzgeschorenen roten Haares runzelte sich. Der Junge mit dem Hund ist da. Der Junge und der Hund vom Parkplatz vor dem Central Exchange. Was hast du? Du schaust nicht zu. Ich mag Baseball nicht. Christopher ärgerte sich. Er ging gern zum Baseball. Er hatte sich gefreut, auch in Deutschland ein Spiel sehen zu können. Er hatte geglaubt, Ezra eine Freude zu machen, als er mit ihm ins Stadion ging. Wenn es dir nicht gefällt, so können wir ja gehen. Kannst du mir $10 geben? Willst du was kaufen? Ich will das Geld nicht ausgeben. Ezra blickte nach der Tribünenseite, auf der die Kinder mit dem Hund saßen. Wenn du das Geld nicht ausgeben willst, warum soll ich es dir geben? Ich brauche die $10, weil ich doch verloren gehen könnte. Ich könnte mich doch verirren. Du sorgst dich zu viel. Du sorgst dich genauso viel wie deine Mutter. Schön. Ich werde dir die $10 geben. Frau Behrendt würde sich freuen, sagte die Lebensmittelhändlerin. Wenn Frau Behrendt jetzt käme, würde sie sich freuen. Richard fühlte sich auf einmal hungrig und durstig. Er sah zwischen sich und der Händlerin auf einer Platte einen Schinken liegen. Und ein Kasten mit Bier stand neben seinen Füßen. Richard hätte die Händlerin gerne gebeten, ihm eine Flasche Bier und eine Scheibe von dem Schinken zu verkaufen. Doch die Frau bedrängte ihn mit ihrer Schilderung der Not der ersten Nachkriegszeit zu sehr. Alles haben sie uns genommen. Rein gar nichts ist da. Und Neger haben sie uns geschickt. Sie stammen ja auch von Deutschen. Sie werden es verstehen. Mit Negern müssen wir uns einlassen, um nicht zu verhungern. Das ist ja der große Kummer von Frau Behrendt. Sie sah Richard erwartungsvoll an. Aber Richard beherrschte die deutsche Sprache nur unvollkommen. Richard wusste nichts von einer Tochter der Frau Behrendt. Frau Behrendt hatte die Tochter in ihren Briefen an Wilhelm Kirsch nicht erwähnt. Frau Behrendt hat eine Tochter von einem Neger bekommen, dem sie sich vor Hunger hat hingeben müssen? Aber sie ist doch zu alt, als dass sie sich auch nur für Brot verkaufen könnte. Er dachte an die Tochter der Frau Behrendt und sagte, Ich hätte Spielsachen mitgebracht. Spielsachen? War dieser junge Mann, in Amerika geboren, aber doch von einem deutschen Vater gezeugt, so amerikanisiert, dass er das Gefühl für Sitte und Anstand verloren hatte? Wollte er sich über die deutsche Not und Verirrung lustig machen? Sie fragte streng. Für wen Spielsachen? Mit der Tochter verkehren wir nicht mehr. Richard befreite sich aus den Umstrickungen dieses Ladens, der eine merkwürdige Mischung aus Not und fetten Speisen, aus Missgunst, Mangel und Illusionen war. Sein Fuß stieß gegen das Bier. Ich werde am Abend im Bräuhaus sein. Mein Vater hat mir geraten, dorthin zu gehen. Frau Brand kann mich dort suchen, wenn sie will. Josef schlief. Er war im Sitzen eingeschlafen. Er war im Sitzen auf der Tribüne des Stadions eingeschlafen. Aber es war ihm, als schlafe er in einem Bett. Er war harte Betten gewohnt, aber dies war ein Spitalbett, in dem er schlief. Ein Bett in einem Armenspital. Ein besonders hartes Bett. Sein Sterbebett. Das ist das Ende meiner Lebensreise. Aber war er auch vorbereitet zu gehen? Gerüstet, die große Reise anzutreten? Gott wird mir verzeihen. Wird mir die kleinen Listen des Fremdenverkehrs vergeben. Die Fremden kommen ja her, damit man sie ein wenig betrügt. Damit man sie ein wenig weiterführt, als sie geführt werden wollen. Sonderbare Schwestern standen an seinem toten Bett. Sie gingen in Baseballtracht umher und hielten Schläger in der Hand. Soll ich geschlagen werden? Habe ich nicht jedermanns Koffer getragen? Bin ich nicht in den Krieg gezogen? Oder ist doch gerade das in den Krieg ziehen Sünde gewesen? Ist die Pflichterfüllung Sünde gewesen? Die Pflicht Sünde? Hat man mir nun die Pflicht angekreidet? Steht sie auf der Tafel bei Gott angekreidet? Wie nicht bezahltes Bier auf der Tafel des Wirtes. Es war wahr. Josef hatte es immer gequält. Er hatte nicht gern daran gedacht. Er hatte getötet. Er hatte Menschen getötet. Herr, was sollte ich tun? Was konnte ich tun? Josef schrie. Herr! Er wurde auf die Schulter geschlagen. Er schreckte auf. Er schreckte ins Leben zurück. Odysseus schlug Josef auf die Schulter. Das Stadion johlte, pfiff, trampelte, schrie. Er hat gesiegt! Washington hat gesiegt! War doch in Form. Natürlich war er in Form. War doch in Form, der Nigger. Sag nicht Nigger. Ich sag, dass er in Form war. Er war großartig in Form. Du hast gesagt, er wäre nicht. Ich hab gesagt, er wäre. Washington ist immer in Form. Du hast gesagt, der Nigger deiner Mutter wäre nicht. Halt's Maul, Depp. Wetten hast du gesagt. Ich sag, halt's Maul. Sie prügelten sich am Ausgang des Stadions. Heinz schlug sich für Washington. Ich hab nie gesagt, dass Washington nicht in Form ist. Washington ist großartig in Form. Er ist überhaupt großartig. Doch plötzlich hörte Heinz auf zu schlagen. Wo ist der Köter? Während er sich prügelte, hatte Heinz den Bindfaden losgelassen. Der herrenlose kleine Hund war weggelaufen. Verdammt! Ich brauch den Köter heute Abend. Ihr hättet auch aufpassen können, ihr Rotzbibben. Der Köter war $10 wert. Hättest selber aufpassen können, Negerbanker-Dreckiger. Washington stand unter der Brause in den Duschräumen des Stadions. Der kalte Strahl ernüchterte ihn. Ich bin noch gut in Form. Mein Körper ist noch gut in Form. Er reckte die Muskeln, hob seine Brust. Muskeln und Brust waren in Ordnung. Aber das Herz. Aber die Atmung. Sie machten ihm zu schaffen. Sie waren nicht in Ordnung. Vielleicht kann ich nicht mehr lange aktiv sein. Ich könnte den Dienst quittieren. Die horizontblaue Limousine verkaufen, noch ein Jahr als Busmann arbeiten und dann vielleicht in Paris ein Lokal aufmachen. Washington's Inn. In Paris hat man keine Vorurteile. Ich muss mit Carla reden. Ich könnte mit Carla in Paris leben. Wir könnten in Paris das Lokal aufmachen. Wir könnten ein Schild raushängen. Wir könnten es mit bunten Glühbirnen beleuchten. Ein Schild. Niemand ist unerwünscht. In Paris werden wir glücklich sein. Aus Amerika ist da gewesen. Ihr Verwandter, der Sohn von Wilhelm, der Ihnen die Pakete geschickt hat. Die Lebensmittelhändlerin hatte Frau Behrendt in den Laden gewinkt. Er erwartet Sie im Bräuhaus. Im Bräuhaus? Das ist doch Ausrede, Flucht und Abwendung. Der junge Kirsch kommt von Amerika gereist, um mich zu besuchen, um die deutsche Verwandte zu sehen. Und dann bestellt er mich ins Bräuhaus? Das stimmt doch nicht. Die Händlerin hat mir den reichen amerikanischen Verwandten nicht gegönnt. Alle Amerikaner sind reich. Alle weißen Amerikaner sind reich. Carla ist schuld. Der junge Kirsch ist vor der Unmoral geflohen. Er ist davongelaufen vor der Schande und der Verkommenheit. Er hat sich von Carlas Verkommenheit und Schande zurückgezogen. Er hat sich mit dem Reichtum Amerikas von der alten in Schande und Verkommenheit gesunkenen Familie in Deutschland losgesagt. Frau Behrendt beugte sich weit über den Ladentisch. Ihre Brust streifte die Käseglocke, unter der ein Mainzer Handkäse langsam zerfloss. Sie haben es ihm gesagt? Was denn? Das mit Carla. Die Händlerin richtete ihren streng entrüsteten Blick auf Frau Behrendt. Den Blick, mit dem sie schon viele Kunden gebändigt hatte. Och, was meinen Sie, Frau Behrendt? Wo werd ich denn? Josef und Odysseus saßen wieder in einer Wirtschaft. Die Wirtschaft war voll. Lärmvoll. Eine schwere, warme Luft aus Dunst, Gestank und Rauch füllte den Raum, blähte sich im Raum wie Gas in einem halbschlaffen Ballon. Was wollten sie hier? Sie rechneten ab. Your money. Odysseus gab Josef 50 Mark. Es wurde ausgemacht, dass Josef noch bis zum Abend Odysseus begleiten sollte, dass er ihn den Musikkoffer tragen sollte, bis Odysseus mit einem Mädchen in der Nacht verschwinden würde. Yeah, komm. Odysseus winkte Susanne heran. Susanne war eine Blüte von Gerlanduft in einer Unratgrube. Sie wollte in der Grube sitzen. Sie ging träge, die Zigarette in der Hand, zu Odysseus hinüber. Susanne schob Josef und den singenden Koffer auf der glatten, von vielen Hintern abgewetzten und glatt und blank gescheuerten Bank beiseite. Den Koffer kann man verkaufen. Den alten Mann kann man nicht mehr verkaufen. Susanne war Kirke und die Sirenen. Sie war es in diesem Augenblick. Sie war es eben geworden. Und vielleicht war sie auch noch Nausikaa. Niemand im Lokal merkte, dass andere in Susannes Haut steckten. Uralte Wesen. Susanne wusste nicht, wer alles sie war. Kirke, die Sirenen und vielleicht Nausikaa. Die Törichte hielt sich für Susanne. Und Odysseus ahnte nicht, welche Damen ihm in dem Mädchen begegneten. Ich Emilia erkannte Edwin gleich. Sie wusste, dass dieser Mann mit dem schönen schwarzen Hut, der etwas von einem alten Lord an sich hatte, etwas von einem alten Geier und etwas von einem alten Zuhälter, einer von Philipps Dichtern war. Sie erinnerte sich dann an eine Fotografie Edwins, die Philipp eine Zeit lang an seinem Arbeitsplatz über dem Stoß des weißen, unbeschriebenen Papiers an die Wand geheftet hatte. Emilia dachte: Das ist also Edwin, der große, preisgekrönte Schriftsteller. So einer wie Edwin möchte Philipp auch werden. Vielleicht wird er es. Ich hoffe und ich fürchte es. Wird Philipp dann wie Edwin aussehen? So alt? So vornehm? Ich glaube, er wird weniger vornehm aussehen. Er wird weniger wie ein Lord und auch weniger wie ein Geier aussehen. Wie ein alter Zuhälter wird er vielleicht aussehen. Früher sahen die Dichter anders aus. Ich möchte nicht, dass Philipp Erfolg hat. Wenn er Erfolg hätte, könnte er mich verlassen. Ich möchte aber doch, dass er Erfolg hat. Er müsste so viel Erfolg haben, dass wir wegfahren könnten und immer Geld hätten. Wenn wir aber auf diese Weise zu Geld kämen, hätte Philipp das Geld. Ich möchte nicht, dass Philipp das Geld hat. Ich möchte das Geld haben. Emilia kannte sich ganz gut. Sie wusste, dass sie Philipp, wenn es ihr doch noch gelänge, eins ihrer Häuser zu verkaufen, dass sie dann Philipp ein reichliches Taschengeld geben, dass sie ihn aber immer bei seinen verzweifelten Versuchen zu arbeiten und das lange geplante Buch zu schreiben stören würde. Ob ich versuchen sollte, Edwin kennenzulernen? Philipp wäre verblüfft, wenn ich ihm erzählen könnte, dass ich Edwin kennengelernt hätte. Edwin war aus Langeweile in die Stadt gegangen. Wenn man am Nachmittag durch ihre Straßen geht, ist die Stadt weder besonders traditionsreich noch abgründig. Sie ist gewöhnlich. Eine Stadt mit gewöhnlichen Menschen. Er ging an einer ärmlich aussehenden jungen Frau vorüber. What? He bestole my money! Odysseus war bestohlen worden. Sein Geld war verschwunden. Weg waren die Dollars und die deutschen Scheine. Der Musikkoffer spielte Jimmys Boogie Woogie. Seht den Gorilla! King Kong! Ficker! Schmeiß ihn raus, den Nigger, Ficker! Raus! Die Meute sprang auf. Die Herde setzte sich durch. Kameradschaft siegte. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Sie stürzten sich auf ihn. Sie stürzten sich auf den großen Odysseus. Josef hielt den Musikkoffer. Er hielt ihn über sich. Schützend hielt er Jimmys Boogie Woogie über sich. Er floh mit Odysseus, der sich freigekämpft hatte. Susanne folgte dem neuen Freund. Es wäre klug gewesen, es nicht zu tun. Aber da Susanne Kirke und die Sirenen und vielleicht noch Nausikaa war, musste sie Odysseus folgen. Sie musste ihm gegen alle Vernunft folgen. Sie war mit Odysseus verstrickt. Sie hatte es gar nicht so recht gewollt. Sie hatte nicht widerstehen können. Sie war dumm gewesen und jetzt war sie töricht. Es war der Moment, die Stunde am Abend, da die Radfahrer durch die Straßen sausen und den Tod verachten. Es war die Zeit der niederfallenden Dämmerung, die Zeit des Schichtwechsels, des Ladenschlusses, die Stunde der Heimkehr der Werktätigen, die Stunde des Ausschwärmens der Nachtarbeiter. Die Polizeisirenen kreischten. Die Überfallwagen drängten sich durch den Verkehr. Die blauen Lampen verliehen ihrem Rasen einen geisterhaften Schein. Gefahrverkündende Sankt-Elms-Feuer der Stadt. Philipp liebte die Stunde. In Paris ist es die Heure Bleue, die Stunde des Träumens. Eine Spanne relativer Freiheit, der Augenblick des Freiseins von Tag und Nacht. Die Menschen sind freigelassen von ihren Werkstätten und Geschäften. Und sie sind noch nicht eingefangen von den Ansprüchen der Gewohnheit und dem Zwang der Familie. Die Welt hängt in der Schwebe. Alles scheint möglich. für eine Weile scheint alles möglich. Sie lagen hinter Mauerschutt und Steinen aus dem Bombeneinschlag der Kirche. Die Meute ging gegen sie vor. Susanne dachte: Worauf lasse ich mich ein? Geld! Ich bin verrückt, dass ich mich darauf einlasse. Money! Odysseus brauchte Kapital. Er war im Krieg. Er war wieder im alten Krieg, weiß gegen schwarz. Auch hier wurde der Krieg geführt. Er brauchte Geld zum Krieg führen. Geld! Schnell! Fast! Odysseus packte Josef. Josef wehrte sich nicht. Er erstarrte nur. Josef hielt krampfhaft den Koffer fest. Der Koffer war sein Dienst. Für das Tragen des Koffers war er bezahlt worden. Er musste ihn festhalten. Carla und Washington standen einander gegenüber. Carla schrie, ihr Gesicht war tränenverschwollen. Washington schlug sie nicht. Gegen seine Brust schlugen Teller und Tassen. Zu seinen Füßen lagen die Scherben. Die Scherben seines Glücks. Meinst du, ich will deinen Bankert haben? Meinst du, ich will ihn haben? Mit Fingern werden sie auf mich weisen. Washington hörte, was Carla schrie, aber er glaubte ihr nicht. Washington nahm Carla in seine Arme. Er hielt sie fest in seinen kräftigen Armen. Carla zappelte in seinen Armen wie ein Fisch in der Hand des Fischers. Wir lieben uns doch. Warum sollen wir es nicht durchstehen? Warum sollen wir es nicht schaffen? Wir müssen uns nur immer lieben. Wenn alle anderen uns beschimpfen, wir müssen uns lieb haben. Noch als ganz alte Leute müssen wir uns lieben. Odysseus schlug mit dem Stein. Oder ein Stein, den die Meute geworfen hatte, schlug gegen Josefs Stirn. Odysseus riss das Geld, den Schein, den er Josef gegeben hatte, aus dem Notizbuch des Dienstmannes, aus dem abgegriffenen Heft, in das Josef seine Botengänge und seine Einnahmen eingetragen hatte. Odysseus rannte. Er rannte um die Kirche herum. Die Meute rückte nach. Sie sahen Josef am Boden liegen und sahen das Blut auf seiner Stirn. Der Nigger hat den alten Josef totgeschlagen. Da wimmelte der Platz voll Gestalten, die aus Kellern, Verschlägen und Gemäuer kamen. Jeder im Viertel hat ihn gekannt, den alten Josef, den kleinen Josef. Er hatte hier gespielt, er hatte hier gearbeitet, er war in den Krieg gezogen, er hatte wieder gearbeitet. Und jetzt war er ermordet worden. Er war um seinen Lohn ermordet worden. Sie umstanden ihn. Eine graue Wand armer und alter Leute. Vox humana. Vox angelica. Ich muss weg. Ich muss schleunigst hier weg. Die MP wird kommen und die Funkstreife wird kommen. Sie drückte ihre rechte Hand gegen die Bluse, wo sie das Geld fühlte, das sie Odysseus aus der Tasche gezogen hatte. Warum habe ich es nur getan? Ich habe doch nie so etwas getan. Susanne schritt durch die graue Wand der Alten und Armen, die sich vor ihr öffnete. Die Alten und Armen ließen Susanne passieren. Philipp ging in den Weinausschank im alten Schloss. Der Saal war um diese Zeit sehr besucht. Die Beamten der zahllosen Ministerien und Staatskanzleien tankten hier ein wenig Fröhlichkeit, bevor sie nach Hause gingen. Nach Hause zu ihren Frauen, zu ihren herzlosen Kindern, zu dem lieblos aufgewärmten Essen. Es war eine Männerwelt. Es waren wenig Frauen da. Nur zwei Redakteurinnen waren da, aber das waren keine richtigen Frauen. Sie gehörten zum Abendecho. Wenn ich jetzt nicht zu Emilia gehe, kann ich heute überhaupt nicht mehr nach Hause gehen. Er wusste, dass Emilia sich betrinken würde, wenn sie ihn am Abend nicht zu Hause fände. Er war fest entschlossen, zu Emilia zu gehen. Leider hatte er am Tisch der Abendecho-Damen den Redakteur des neuen Blattes übersehen. Der Redakteur machte Philipp Vorwürfe wegen des unterlassenen Interviews. Er erwartete, dass Philipp nun wenigstens zu Edwins Vortrag gehen und über ihn für das neue Blatt berichten würde. Gehen Sie doch. Nee, wissen Sie, für den Schmonzes habe ich Sie. Da müssen Sie mir schon den Gefallen tun. Zahlen Sie mir ein Taxi. Schreiben Sie es auf die Spesen. Gleich. Der Redakteur holte einen 10-Mark-Schein aus einer Tasche und reichte ihn Philipp. Wir verrechnen es nachher. Der Tag war müde. Das Abendlicht des Himmels, die untergehende Sonne, schien direkt in die horizontblaue Limousine hinein. Und für einen Augenblick blendete das Licht Carla und Washington. Das Licht blendete, aber es reinigte und verklärte auch. Carla und Washington hatten erleuchtete Gesichter. Sie fuhren langsam am Ufer des Flusses entlang. In ihrem Zimmer hatte sie sich noch wie erschlagen gefühlt. Als Washington sie zum Auto führte, war sie nicht mehr als ein Sack an seinem Arm gewesen. Ein schwerer Sack mit irgendeiner toten Füllung. Jetzt war sie befreit. Sie glaubte wieder. Sie glaubte Washington. Sie fuhren am Fluss entlang und Carla glaubte an die Seine. An der Seine werden wir beide zu Hause sein. Wir werden beide Franzosen, wenn es sein muss. Ich, eine Deutsche, werde Französin. Und Washington, ein schwarzer Amerikaner, wird Franzose. Die Franzosen freuen sich, wenn einer bei ihnen leben will. Wir werden das Lokal errichten. Washington's Inn. Die Wirtschaft, in der niemand unerwünscht ist. Wenn's nicht anders geht, schlage ich ihn tot. Ich nehme einen Stein und schlage ihn tot. Und dann schnell in das Auto hinein. Der Hund muss vorher schon in das Auto hinein. Die Dollar kriegt er nicht, der Crowd. Wenn Christopher bloß schnell und genügend Gas gibt. Nun wirst du also nicht verloren gehen. Oder wenn du verloren gehst, wirst du mit Hilfe der 10 Dollar wieder zu mir finden. Ja, ja. Kommen wir rechtzeitig ins Bräuhaus? Was willst du nur im Bräuhaus? Andauernd fragst du, ob wir rechtzeitig hinkommen. Nur so. Emilia hatte kurz hinter dem Hotel den herrenlosen Hund mit dem nachschleppenden Bindfaden getroffen. Du Armer, sagte sie. Du kannst überfahren werden. Sie hatte den Hund an sich gelockt. Na komm. Der Hund witterte Emilias andere Tiere und sofort zeigte er, dass er hier auf Stellungssuche ging. Ja. Emilia war für ihn ein guter Mensch und seine Nase trug er nicht. Der Hund wedelte. Er war sehr klug. Man sah es ihm nicht an, aber er war klug. Er ahnte, dass er das menschliche Wesen, das sich nun seiner angenommen hatte, rühren konnte. Er würde die Frau beherrschen. Die Aussicht zu herrschen war hier viel günstiger als bei den Kindern, die unberechenbare launische Götter waren. Emilia wird den Hund nicht enttäuschen. Schon ist sie entschlossen, ihn mit nach Hause zu nehmen. Du bleibst bei der Tante, sagte sie. Ja, mein Guter. Ich weiß. Wir trennen uns nicht mehr. Josef lag auf dem harten Bett im Heiliggeistspital, lag in einer weißgekalkten Kammer, in einer Mönchszelle. Er lag unter einem Kreuz mit dem Gekreuzigten. Der Priester sprach die Absolution. Da hob sich unter Josefs Spitalbett und Totenbahre eine Stimme. Odysseus Musikkoffer, der unter dem Bett abgestellt war und eine Weile geschwiegen hatte, sprach wieder. Er sprach diesmal mit einer englischen Stimme, weich, leise, schwingend. Eine schöne, eine gebildete, eine etwas gezierte Oxford-Stimme. Die Stimme Edwins. Der Priester, der Josefs Leben überdachte, den die Unruhe bewegte, die der Tod des alten Dienstmannes im Sprengel hervorrief, hörte beiläufig der englischen Stimme zu, der Stimme aus dem Musikkoffer unter dem Totenbett. Und er hatte die Empfindung, die Stimme spreche von einem falschen Propheten. Edwins Vortrag war ein gesellschaftliches Ereignis. Viele kamen, um ihn zu hören. Studenten kamen, junge Arbeiter kamen, ein paar Künstler kamen, die aus existenziellen Gründen Vollbärte trugen und ihre Baskenmützen nicht vom Kopf nahmen. Es kam die Philosophieklasse des Priesterseminars, Bauerngesichter, die sich zum Geist, zur Strenge oder zur Einfalt wandelten. Es kamen zwei Straßenbahnschaffner, ein Bürgermeister und ein Gerichtsvollzieher, der Literaten zu seiner Klientel zählte und so auf die schiefe Bahn geraten war. und außerdem kamen sehr viele gut angezogene und wohlgenährte Leute. Edwin wurde durch eine kleine besondere Pforte auf das Podium geführt. Er zögerte den Moment hinaus, da er in sein Auditorium blicken musste. Ihm war ein wenig schwindlig. Er glaubte, er würde kein Wort sprechen können, keinen Ton aus der Kehle bekommen. Er schwitzte. Er schwitzte vor Angst, aber er schwitzte auch vor Glück. So viele sind gekommen, mich zu hören. Mein Name hat sich durchgesetzt in der Welt. Ich will es nicht überschätzen, aber ich habe mein Leben den geistigen Bemühungen geweiht. Ich bin zum Geist gekommen, ich bin Geist geworden. Und nun kann ich den Geist weitergeben. Jünger empfangen mich in jeder Stadt. Der Geist wird nicht sterben. Edwin legte sein Manuskript auf den Lesetisch. Er rückte die Lampe zurecht. Er räusperte sich. Aber noch einmal wurde die breite Tür geöffnet und Philipp und Kay liefen die Stufen hinunter, die in den Saal führten. Philipp hatte Kay vor der Tür getroffen. Susanne ging zum Club der Negersoldaten. Sie hatte ein Kleid aus gestreifter Seide an. Sie trug das Kleid wie ein Hemd auf der bloßen Haut. Sie hätte jeden haben können. Jeder im Saal wäre mit ihr fortgegangen. Susanne suchte Odysseus. Sie hatte ihm Geld gestohlen, aber da sie Kirke und die Sirenen und vielleicht auch Nausikaa war, musste sie wieder zu ihm gehen und konnte ihn nicht in Ruhe lassen. Ich habe ihm sein Geld gestohlen, aber ich werde ihn nicht verraten. Nie werde ich ihn verraten. Ich werde nie verraten, dass er Josef erschlagen hat. Sie wusste nicht, ob Odysseus Josef mit dem Stein erschlagen hatte, aber sie glaubte es. Susanne tat es nicht leid, dass Josef gestorben war. Susanne hasste die Welt, von der sie sich ausgestoßen und missbraucht fühlte. Susanne liebte jeden, der sich gegen diese hassenswerte Welt wandte, der ein Loch in ihre kalte, grausame Ordnung schlug. Susanne war treu. Sie war ein zuverlässiger Kamerad. Auf Susanne konnte man sich verlassen. Heinz drückte sich gegen die Mauer des Negerclubs. Ein deutscher Polizist schlenderte am Eingang der Bar vorüber. Die deutschen und die amerikanischen Polizisten waren an diesem Abend wie aus ihrem Nest aufgeschreckte Wespen. Ein Neger hat einen Taxichauffeur umgebracht. Oder einen Dienstmann. Heinz wusste es nicht genau. In der Altstadt hatte man davon gesprochen. Die einen meinen, es sei ein Taxifahrer gewesen. Die anderen sagten, ein Dienstmann. Aber ein Dienstmann hat auch kein Geld. Heinz sah Washingtons horizontblaue Limousine vor dem Negerclub vorfahren. Washington und Carla stiegen aus. Sie gehen zusammen in den Club? Heinz wunderte sich. Washington und Carla waren lange nicht im Club gewesen. Carla hatte sich geweigert, mit den Nutten zusammenzukommen, die im Club verkehrten. Wenn Washington und Carla wieder in den Club gehen, muss sich etwas ereignet haben. Heinz wusste nicht, was sich ereignet haben konnte, aber es musste bedeutungsvoll sein. Es beunruhigte ihn. Wollen Sie nach Amerika fahren? Soll ich mitfahren? Soll ich nicht mitfahren? Will ich überhaupt mitfahren? Er wusste es nicht. Er wäre jetzt am liebsten nach Hause gegangen, um im Bett darüber nachzudenken, ob er nach Amerika fahren solle. Da kam das Auto mit der Holzverkleidung auf den Platz gefahren. Christopher und Ezra stiegen aus. Christopher ging ins Brauhaus. Ezra ging langsam hinter Christopher her. Er schaute sich immer wieder um. Er ist also gekommen. Er will das Geschäft machen. Heinz konnte nicht mehr zurück. Er konnte nicht mehr ins Bett gehen. Es wäre feige, sich jetzt vom Geschäft zurückzuziehen. Thank you. Die Volks- und Völkergemeinschaft, die viel gerühmte, die oft besungene Gemütlichkeit des Bräuhauses, tobte. Aus großen Fässern strömte und schäumte das Bier. Es strömte und schäumte in ununterbrochenem Fluss. Die Zapfer drehten die Spünde nicht ab. Sie hielten die Maßkrüge unter den Strom, rissen sie vom Bier zurück, schnitten sie ab vom Nass und hielten schon den nächsten Krug unter den Fluss. Kein Tropfen ging verloren. Die Kellnerinnen schleppten 8, 10, ein Dutzend Krüge zu den Tischen. Man stieß an, man trank aus, man legte den Krug auf den Tisch, man wartete auf die zweite Füllung. Väter tranken, Mütter tranken, kleine Kinder tranken, Greise umstanden den Waschbottich und suchten nach Bierneigen in den abgestellten Krügen, die sie durstig, gierig hinunterspülten. Man sprach von der Untat des Tages. Ein schwarzer Soldat hat einen Taxifahrer ermordet. Es war Josefs Tod, von dem gesprochen wurde. Aber die Farmer hatte aus dem Dienstmann einen Taxifahrer gemacht. Ein Dienstmann schien der Farmer ein zu armes Opfer für einen Mord zu sein. Die Stimmung war den Amerikanern nicht günstig. Man schimpfte, man raunzte, man hatte zu klagen. Im Bräuhaus sind die Säle überfüllt. Frau Behrendt drängte sich durch die Reihen. Sie suchte Richard, den jungen amerikanischen Verwandten, den Sohn des Paketeschickers. Man kann nie wissen. Vielleicht kommt wieder eine schlechte Zeit. Verwandte müssen zusammenhalten. Welch eine Dummheit von dem Jungen, mich in das Bräuhaus zu bestellen. Fast an jedem Tisch sitzt ein Amerikaner. Sie sitzen da wie unsere Soldaten, fast wie die Soldaten der Wehrmacht. Sie sitzen nur in schlechterer Haltung. Sie sitzen bequem und nicht zackig da. Zu viel Freiheit verwildert. Frau Behrendt sprach junge Amerikaner an. Bist du es, Richard? Ich bin Tante Behrendt. Sie erntete Verständnislosigkeit oder Gelächter. Ein dicker Kerl, ein Fass fast, klapste ihr den Hintern. Frau Behrendt eilte weiter. Ich muss Richard finden. Richard darf nicht nach Hause berichten, was die giftige Lebensmittelhändlerin ihm erzählt hat. Richard bemerkte die Frau. Er erschrak. Carla und Washington waren in den Negerclub gegangen, um die Zukunft zu feiern. Die Zukunft, in der niemand mehr unerwünscht ist. An diesem Abend glaubten sie an die Zukunft. Sie glaubten, dass sie diese Zukunft in Paris erleben würden. Die Zukunft, in der niemand, wer er auch sein mochte und wie er leben würde, unerwünscht wäre. Susanne hatte Odysseus gefunden. Er hatte sich in den Club gewagt. Er hatte sich ihretwegen aus Verstecken hervor, an Polizeischlingen vorbei, in den Club gewagt. Susanne, die Kirke und die Sirenen, und vielleicht auch Nausikaa war, hielt Odysseus umschlungen. Sie waren beide erregt. Alles, was sie heute erlebten, hatte sie erregt. Odysseus hatte fliehen. Odysseus hatte sich verstecken müssen. Man hatte ihn nicht gefangen. Der große, listenreiche Odysseus war den Häschern entkommen. Er hatte Susanne, Kirke, die Sirenen betört. Oder sie hatten ihn betört. Und vielleicht hatte er Nausikaa erobert. Heinz war in die Ruine eines Geschäftshauses geklettert. Vom Stumpf der gesprengten Mauer konnte er in den Saal des Bräuhauses blicken. Das Licht der Saallampen, an riesige Wagenräder gehängte Leuchten, verdämmerte in der Ausdünstung der Menschen und des Bieres wie in einem Nebel. Heinz konnte niemand erkennen. Da entdeckte er einen Feind, den er hier nicht vermutet hatte. Frau Behrendt saß überraschenderweise im Bräuhaus und trank Bier. Heinz mochte die Großmutter nicht. Frau Behrendt wollte Heinz in eine Erziehungsanstalt geben. Was tut sie im Bräuhaus? Ist sie jeden Abend hier? Oder ist sie nur heute hier, um mir aufzulauern? Heinz durfte sich hier nicht sehen lassen. Christopher lachte und hob den Bierkrug gegen den Nachbar. Und dann bestellten Christopher und der Nachbar Würste und Rettiche. Und sie aßen zusammen Würste und Rettiche. Ich gehe zum Auto. Was willst du im Wagen? Bleib hier! Ich sitz lieber im Auto. Komm auch bald. Wir müssen nach Hause fahren. Wir müssen ganz schnell nach Hause fahren. Aber Christopher gefiel das Bräuhaus. Es gefiel ihm sogar sehr. Gut, ich werde mein Bier austrinken und dann werde ich dich ins Hotel fahren. Wo ist der Hund? Ich will ihn sehen. Heinz hatte es gefürchtet. Es konnte alles noch an dem verdammten, ausgekniffenen Hund scheitern. Heinz musste Zeit gewinnen. Kommen Sie in dieses Haus. Ich werde Ihnen dann den Hund zeigen. Die Kinder begegneten einander steif und mit Würde. Sie sprachen miteinander, als ob sie die Sätze aus einem Reisediktionär für vornehme Leute gelernt hätten. Heinz führte Ezra in das zerstörte Geschäftshaus. Er kletterte auf den Mauerstumpf. Ezra folgte ihm. Er wunderte sich nicht, dass Heinz ihn in eine Ruine führte. Auch Ezra wollte Zeit gewinnen. Auch er hatte noch immer keinen festen Plan. Ob Christopher wohl rechtzeitig zum Auto kommen wird? Er muss rechtzeitig zum Auto kommen und schnell davonfahren. Alles hängt davon ab, dass Christopher rechtzeitig davonfährt. Sie saßen auf dem Mauerstumpf und blickten in den Saal des Bräuhauses. Für eine Weile fanden sie sich ganz nett. Haben Sie die $10 bei sich? Ezra nickte. Er dachte, jetzt geht es los. Ich muss siegen. Er sagte, wenn ich Ihnen das Geld zeige, rufen Sie dann den Hund? Heinz nickte. Er rückte etwas zum Rand der Mauer. Von dort konnte er leicht abspringen. Wenn ich das Geld gepackt habe, kann ich abspringen. Er konnte auf eine niedrigere Mauer springen und dann durch die Ruine zur Bäckergasse laufen. Der amerikanische Junge wird mir nicht folgen. Er wird in der Ruine hinfallen. Er wird Zeit verlieren und mich in der Bäckergasse nicht mehr erwischen. Wenn Sie ihn gerufen haben, kann ich dann den Hund mit in das Bräuhaus nehmen und ihn meinem Vater zeigen? Er dachte, wenn ich den Hund habe, müssen wir weg. Christopher muss dann losfahren. Erst müssen Sie mir die $10 geben. Er dachte, zeig du, was du willst. Dir zeige ich es schon. Erst muss mein Vater den Hund sehen. Sie haben das Geld gar nicht. Ich habe das Geld. Aber ich kann es Ihnen erst geben, wenn mein Vater den Hund gesehen hat. Falscher Hund, dachte Heinz. Er war dem Weinen nahe. Dann zeigen Sie es. Zeig's doch, blöder Hund. Hund, blöder, zeig's doch, wenn du's hast. Au! Heinz hielt die Spannung nicht länger aus. Er fiel aus dem vornehmen Konversationston und packte Ezra. Ezra stieß ihn zurück. Die Knaben rangen. Und die Mauer stürzte mit den kämpfenden Jungen ein. Sie schrien. Sie schrien um Hilfe. Sie schrien Deutsch und Englisch um Hilfe. Die Schreie drangen in den Bräuhaussaal und entzündeten die Biergeister. Die Neger haben ein neues Verbrechen begangen. Sie haben mein Kind in die Ruinen gelockt und es erschlagen. Die Polizei ist am Tatort. Die verstümmelte Leiche des Kindes ist gefunden worden. Wie lange wollen wir das noch mit ansehen? Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Vielen war der Negerclub ein Ärgernis. Vielen waren die Mädchen, die Frauen, die sich mit Negern einließen, ein Ärgernis. Die Neger in Uniform, ihr Club, ihre Mädchen, waren sie nicht ein schwarzes Symbol der Niederlage, der Schmach des Besiegtseins? Waren sie nicht das Zeichen der Erniedrigung und der Schande? Ein paar Burschen brachen als Erste auf, dann folgten sie alle, folgten mit roten Gesichtern, schwer atmend und erregt. Christopher wollte gerade zum Wagen gehen. Was ist los? Warum rennen sie alle? Der Mann, mit dem Christopher Rettich gegessen hatte, sagte, die Nigger haben mein Kind umgebracht! Ihre Nigger! Er stand auf und sah Christopher herausfordernd an. Ezra! Christopher lief mit der Menge auf den Platz. Ezra! Sein Ruf ging unter im Geheul der erregten Stimmen. Er konnte sich nicht zu seinem Auto durchdrängen. Warum ist keine Polizei auf dem Platz? Die Farmer erreichte Frau Behrendt. Ein Neger hat gemordet. Neger sind Verbrecher. Es ist eine Schande. Sie sind wie die wilden Tiere. Sie sind wie wilde, reißende Tiere. Man sieht es ihnen ja an. Ich könnte ihnen Geschichten erzählen. Sie malte sich das Erstaunen und die Entrüstung der Leute hier aus, wenn sie von dem Vater mit seinem ausländischen Flitscherl erzählte und der Tochter mit ihrem Neger. Mit den Ausländern kennt man sich nicht aus. Mein Neffe aus Amerika hat sich auch einfach gedrückt. Hat mich genarrt. Er ist nicht im Bräuhaus erschienen. Der Eingang zum Negerclub war unbewacht. Hinter den großen Fensterscheiben leuchteten rote Vorhänge. Man hörte Musik. Schluss mit der Nickermusik! Schluss! Schluss! In einem Auflauf weiß man nie, wer den ersten Stein wirft. Wer den ersten Stein wirft, weiß nicht, warum er es tut, es sei denn, man hat ihn dafür bezahlt. Aber einer wirft den ersten Stein. Die anderen Steine fliegen dann schnell und leicht. Die Fenster des Negerclubs zerbrachen unter den Steinen. Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, bleib Schöpfer, Geist, nur im Geiste sind wir. Edwin rief die großen Namen Homer, Vergil, Dante, Goethe. Er beschwor die Paläste und die Ruinen, die Dome und die Schulen. Er sprach von Augustin, Anselm, Thomas, Pascal. Er erwähnte Kierkegaard. Die Christenheit ist nur noch ein Schein. Und doch ist dieser Schein der vielleicht letzte Abendschein des müden Europas. Das einzig wärmende Licht in der Welt. Edwin erwähnte die Freiheit. Er wandte sich gegen einen Ausspruch der seinen Zuhörern völlig unbekannten amerikanischen Dichterin Gertrude Stein. Wie Tauben im Gras, Pigeons on the grass, alas, sagte Edwin die Stein zitierend. Doch dachte er weniger an Tauben im Gras als an Tauben auf dem Markusplatz in Venedig. Wie Tauben im Gras betrachten gewisse Zivilisationsgeister die Menschen, indem sie sich bemühen, das Sinnlose und scheinbar Zufällige der menschlichen Existenz bloßzustellen, den Menschen frei von Gott zu schildern, um ihn dann frei im Nichts flattern zu lassen. Sinnlos, wertlos, frei und von Schlingen bedroht, dem Metzger preisgegeben, aber stolz auf die eingebildete, zu nichts als Elend führende Freiheit von Gott und göttlicher Herkunft. Und dabei kennt doch schon jede Taube ihren Schlag und ist jeder Vogel in Gottes Hand. Edwin hatte sein letztes Wort gesprochen. Die Lautsprecher knirschten und knackten. Sie knirschten und knackten weiter, als Edwin geendet hatte. Die Steine. Die Steine, die sie geworfen hatte. Das klirrende Glas. Die fallenden Scherben erschreckten die Menge. Die Älteren fühlten sich an etwas erinnert. Sie fühlten sich an eine andere Blindheit, an eine frühere Aktion, an andere Scherben erinnert. Hört auf! Wir müssen es doch bezahlen! Wir müssen es doch immer bezahlen, wenn etwas kaputt geht! Seid doch vernünftig, Leute! Ruhe! Beruhigt euch doch! Auch Richard Kirsch war vorgelaufen. Er war bereit, mit Christopher zusammen Amerika zu verteidigen. Das schwarze Amerika, das hinter ihm lag. Das dunkle Amerika, das sich hinter zerbrochenen Fenstern und wehenden roten Vorhängen versteckte. Die Musik hatte aufgehört zu spielen. Die Mädchen kreischten, sie riefen um Hilfe, obwohl ihnen niemand etwas tat. Der Luftzug, der durch die zersplitterten Fenster drang, legte sich wie eine Lähmung auf die schwarzen Soldaten. Komm! Ja. Susanne kannte einen Ausweg. Sie nahm Odysseus an die Hand. Sie führte ihn durch einen dunklen Gang, an Mülltonnen vorbei, über einen Hof und zu einer niedrigen, eingestürzten Mauer. Susanne und Odysseus kletterten über die Mauer. Sie tasteten sich durch eine Ruine und erreichten eine verlassene Gasse. Sie eilten die Gasse entlang. Vor Christopher stand Ezra. Sein Anzug war zerrissen. Seine Hände und sein Gesicht waren verschrammt. Hinter Ezra stand ein fremder Junge. Auch seine Kleider waren zerrissen. Auch sein Gesicht und seine Hände waren verschrammt. Ezra und Heinz waren auf die Steine der einstürzenden Mauer gefallen. Sie hatten sich wehgetan. In der ersten Angst hatten sie um Hilfe gerufen. Aber dann hatten sie sich gegenseitig von den Steinen aufgeholfen und waren zusammen in die Bäckergasse geflohen. Von dort hatten sie den Platz wieder erreicht. Sie wollten nichts mehr voneinander. Sie vermieden es, sich anzusehen. Sie schämten sich. Frag nicht. Frag nicht. Ich möchte nach Hause fahren. Es ist nichts. Ich bin hingefallen. Aus dem Club kamen Washington und Carla. Sie gingen zu ihrem Auto. Da ist er. Wer ist das? Frau Behrendt schwieg wieder. Sollte sie ihre Schande hinausschreien? Ist es der Taximörder? Der Mann leckte sich die Mundwinkel. Da geht der Taximörder! Die Frau sagt, es ist der Taximörder! Sie kennt ihn! Eine neue Welle der Wut schäumte aus der Menge. Die zerbrochenen Fenster hatten sie ernüchtert, aber da sie menschliches Wild sahen, erwachten ihre Jagdinstinkte, die Verfolgungswut und das Tötungsgelüste der Meute. Wieder flogen die Steine. Die Steine flogen gegen die horizontblaue Limousine. Sie trafen Carla und Washington. Sie trafen Richard Kirsch, der hier Amerika verteidigte. Das freie, brüderliche Amerika, in dem er den Gefährdeten beistand. Die ruchlos geworfenen Steine trafen Amerika und Europa. Sie schändeten den oft berufenen europäischen Geist. Sie verletzten die Menschheit. Sie trafen den Traum von Paris. Den Traum von Washington's Inn. Den Traum, niemand ist unerwünscht. Aber sie konnten den Traum nicht töten, der stärker als jeder Steinwurf ist. Und sie trafen einen kleinen Jungen, der mit dem Schrei Mutter zum horizontblauen Wagen gelaufen war. Der kleine Hund schmiegte sich dicht an Emilia an. Noch fürchtete er sich. Er fürchtete sich vor den anderen Hunden der Fuchsstraßenvilla. Er fürchtete sich vor den Katzen und vor dem kreischenden Papagei. Aber die Tiere taten ihm nichts. Und Emilia war ihm ein Versprechen von Freundschaft und Wärme. Emilia aber fror. Sie hatte noch nicht viel getrunken. Sie wollte Dr. Jekyll bleiben. Aber Philipp ist nicht da. Er hat sich mir entzogen. Er hat den lieben Dr. Jekyll nicht lieb gehabt. Philipp führte Kay aus dem Saal. Er sah noch, wie Edwin sich verneigte. Wie lange er sein Gesicht zu Boden senkte, schamvoll die Augen schloss. Als wäre der Dank, der ihm nun zuteil wird, etwas Sichtbares und Grässliches aus reinem Missverstehen entstanden. Ein brutaler Niederschlag, der dem Nichtverstehen folgt. Eine Befreiung der Zuhörer, die nichts von Edwins Worten begriffen haben und die nun mit dem Beifallsklatschen ihrer Hände noch den zarten und zärtlichen, den schon durch den Lautsprecher vergröberten und als er sie erreichte, schon gestorbenen, schon toten, ja zu Staub und Moder gewordenen Anhauch seines Geistes als lästige Spinnwebe von sich streifen. Es ist eine Beschämung. Und weil sie als Hohn und Beschämung und Sieg der Rührigkeit, der bloßen Konvention des unrühmlichen Ruhmbetriebes und des Ungeistes von ihm erfasst wird, schließt der Dichter schamvoll die Augen. Philipp verstand ihn. Emilia hätte gesagt, aber Emilia ist ja gar nicht da. Sie ist wohl zu Hause und schafft aus Schnaps und Wein den fürchterlichen Mr. Hyde, der mit dem irren Toben des Betrunkenen gegen die große Zerstörung der Zeit kämpft. Philipp führte Kay aus dem Saal. Kay wollte Philipp nicht begleiten, aber etwas in ihr sträubte sich nicht, ihn doch zu begleiten. Und dieses Etwas riss die Kay, die nicht mit Philipp gehen wollte, mit. So stark war es. Es war Sehnsucht nach Romantik, Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, Sehnsucht nach Erfahrung, nach besonderem Erleben, nach Abenteuer, nach Alter, nach Degeneration und Untergang, nach Opfer. Er wird mich in seine Wohnung führen. Ich werde die Wohnung eines deutschen Dichters sehen. Vielleicht wird der deutsche Dichter mich in seiner Wohnung verführen. Edwin wollte mich nicht verführen. Ich hätte mich natürlich lieber von Edwin verführen lassen. Aber Edwins Vortrag war kalt und langweilig. Ich werde die einzige der Reisegesellschaft sein, die zu Hause erzählen kann, wie es ist, wenn einen ein deutscher Dichter verführt. Kay stützte sich auf Philipps Arm. Kann ich mit dir hingehen? Was will ich von ihr? Will ich mit ihr schlafen? Vielleicht könnte ich mit ihr schlafen. Ich bin für sie so etwas wie ein ältlicher Strichjunge. Kay ist reizend. Aber ich will gar nicht sie. Ich will das andere Land. Ich will die Weite. Ich will die Jugend. Ich will das Unbeschwerte. Ich will die Zukunft und das Vergängliche. Und da ich nichts anderes will, wäre das andere ein Verbrechen? Und nach ein paar Schritten? Ich will das Verbrechen. Edwin hatte sich aller Gesellschaft entzogen. Wie ein alter Aal hatte er sich allen Einladungen entwunden, auch der Heimfahrt im Konsulatswagen war er entkommen. Über die Treppen des Amerika-Hauses, die breiten Marmorstufen des Führerbaus war er in die Nacht, in die Fremde und in das Abenteuer entwischt. Ein Dichter altert nicht, sein Herz schlägt jung. Er war in die Gassen gegangen. Er ging ohne Plan, seiner Nase nach. Seine große Nase führte ihn. Er fand die finsteren Gassen um den Bahnhof, die Anlagen um den Justizpalast, die Gassen der Altstadt. Sokrates und Alkibiades. Ich wäre gern Sokrates in Alkibiades Leib, aber ich bin Alkibiades in Sokrates Körper, wenn auch aufrecht. Und wohl gekleidet. Sie erwarteten ihn. Bene, Kare, Schorschi und Sepp erwarteten ihn. Sie hatten schon lange auf ihn gewartet. Sie sahen nicht Sokrates und Alkibiades. Sie sahen einen alten Freier, einen alten Deppen, eine alte wohlhabende Tante. Sie sahen ein komisches Geschäft, das ihnen nicht einmal ganz verständlich, das aber, wie sie aus Erfahrung wussten, mitunter einträglich war. Edwin sah ihre Gesichter. Sie sind stolz und schön. Er übersah nicht ihre Fäuste. Er hielt sich an ihre Gesichter. Stolz und schön. Philipp schloss die Tür des Zimmers und er sah das Kay fror. Das hässliche Einbettzimmer. War das die poetische Behausung, das Heim des deutschen Dichters? Sie denkt, es ist eine Absteige. Ich darf jetzt nicht versuchen, zärtlich zu sein. Ich muss sie niederwerfen wie ein Kalb im Schlachthof. Damit sie was von der Absteige hat. Er öffnete das Fenster. Sie sahen das Leuchtschild des EKT-Clubs aufflammen. Sie hörten die Sirenenwagen der Polizei. Sie hörten einen Hilferuf. Das war Edwin. Philipp erwiderte nichts. Das war Edwins Stimme. Welche Sensation für das neue Blatt. Selbst das Abendecho würde einen überfallenen Dichter von Weltruhm auf die erste Seite setzen. Ach. Ich bin ein schlechter Reporter. Er rührte sich nicht. Ich möchte gehen. Mitternacht schlägt es vom Turm. Es endet der Tag. Die Redakteure gähnen. Die Druckformen der Morgenblätter werden geschlossen. Was am Tage geschehen, geredet, gelogen, erschlagen und vernichtet war, lag in Blei gegossen wie ein flacher Kuchen auf den Blechen der Metteure. Die Schlagzeilen standen. Die Ratlosigkeit der Staatenlenker. Die Bestürzung der Gelehrten. Die Angst der Menschheit. Die Glaubenslosigkeit der Theologen. Die Rotationsmaschinen liefen. Ihre Walzen pressten auf das Band des weißen Papiers die Parolen des neuen Tages. Spannung, Konflikt, Verschärfung, Bedrohung. Die Luftschutzbunker wurden gesprengt.